Nordwestradio. Fundsachen. Radiophone Fundsachen. Aufgesammelt und dargeboten von Walter Weber. Ich möchte zunächst zu meiner Person, falls einige noch nicht Bescheid wissen, hier etwas sagen. Hier muss ich reinsprechen. Ich wurde an einem 20. Februar als einziger Sohn meiner beiden Eltern geboren. Ich war ein Wunderkind. Schon mit 6 Jahren und einem Finger konnte ich die letzte Rose ganz ohne Noten auf dem Klavier spielen. In der Schule war ich weniger erfolgreich. Dass ich aber 11 Jahre in der Sechster gesessen hätte und dann geheiratet hätte, meine Lehrerin nämlich, ist erlogen. Im zarten Alter von 42 Jahren entdeckte mich der deutsche Film, der seitdem langsam dahinsiecht. Das Fernsehen dagegen hat durch meine Mitwirkung weniger Schaden genommen. Zwischendurch schrieb ich einige Bücher, die zunächst verlegt, dann wiedergefunden und schließlich sogar verkauft worden sind. Begeisterte Leserbriefe erreichen mich fast täglich in ungeheurer Zahl. Neulich erst wieder zählte ich 3 Stück. So, also das ist so viel über meine Person. Zur Person dieses Herrn muss man eigentlich gar nichts weiter sagen. Denn Heinz Erhardt ist vermutlich noch immer der berühmteste und beliebteste Spaßmacher der Deutschen. Und das, obwohl er schon ein Vierteljahrhundert nicht mehr unter uns weilt. Heute, vor genau 25 Jahren, ist er gestorben, am 5. Juni 1979. Da lag sein letzter öffentlicher Auftritt bereits 8 Jahre zurück. 1971 zwang ihn ein schwerer Schlaganfall in den Rollstuhl und beendete seine einzigartige Komikerkarriere für immer. In den 50er und 60er Jahren war Heinz Erhardt zu Deutschlands Spaßvogel Nummer 1 avanciert, vor allem durch ungezählte Fernsehauftritte und Erfolgsfilme wie Drillinge an Bord, Natürlich die Autofahrer oder Der Haustyrann. Zuerst populär wurde Heinz Erhardt freilich durch das Radio, das den Kabarettisten und Comedians in den Nachkriegsjahren eine ideale Plattform bot. An diese Zeit der großen Anfänge einer neuen Kleinkunstszene wollen wir heute erinnern, anlässlich des 25. Todestages von Heinz Erhardt. An solch beneidenswerte Zeiten, in denen Radio Bremen noch ein eigenes Funktheater besaß und die Intros der Unterhaltungssendungen sich anhörten wie Made in Hollywood. Radio Bremen, Radio Frankfurt, Radio Stuttgart, Radio München und RIAS Berlin. Wir übertragen einen öffentlichen bunten Abend aus dem Radio Bremen Funktheater. Es wirken mit Lisse Merlin und Dole Rath Gesang, Heinz Erhardt in humoristischen Plaudereien, Willi Korek und die Gebrüder Fred und Ralf Bender Akkordeon, Ferner in einem Sketch unter der Spielleitung von Pavel Matwew, Ruth Puls, Fritz Börner und Manfred Schmidt. Er spielt das Radio Bremen Tanzorchester unter Leitung von Hans Remstedt mit Cornelis auf den Sieken am Flügel. Die Konferenz hat Bob Iller. So klang es am 30. Januar 1948, als man bei Radio Bremen die geneigten Hörer zu einem der legendären bunten Abende begrüßte. Und prompt betrat auch schon der Star des Abends die Bühne, um sich mit dem Moderator ein absurdes Wortgefecht à la Heinz Erhardt zu liefern. Und das hatte im Jahr 1948 bereits alle Ingredienzien, nach denen Erhardt-Fans bis heute süchtig sind. Guten Abend, Herr Erhardt. Es ist nett, dass Sie noch gekommen sind heute. Ja, ich bin sozusagen selber gekommen, obwohl ich eigentlich persönlich hier erscheinen wollte. Ja, wir sollen hier ja beide einige Minuten in dieser Sendung ausfüllen. Ja, lasst uns beginnen. Haben wir eine Idee? Nee, haben Sie eine? Nee, ich habe auch keine. Na, da werden wir uns ja glänzend ergänzen. Ja. Das heißt, ich habe schon eine Idee, nämlich, dass es kein Kunststück ist, eine Sendung zu machen, wenn man eine Idee hat. Nicht? Wenn man aber keine Idee hat, dann eine Sendung zu machen, das ist eine Idee, nicht? Ja, das ist eine Idee, ja. Sogar eine gute Idee. Das ist sogar eine gute Idee, ja. Sollen wir nicht alles nachsprechen? Das sollen wir nicht alles nachsprechen. Nein, also wir haben also eine Idee. Wieso? Naja, die Idee ohne Idee. Ach so, ja. Es ist gar nicht so einfach, keine Idee zu haben. Naja, nichtsdestotrotz und Sondershausen glaube ich nicht, dass uns was einfällt. Was fällt Ihnen ein? Vor allen Dingen brauchen wir was, um was es sich handelt, nicht? Um was handelt es sich denn? Eben. Ja, drum eben, ja. Ja. Ja. Oh, Handlung werden wir aber schon finden. Ja, ich kann ja mal ein Gedicht aufsagen. Um Gottes Willen, haben Sie schon wieder was Gedicht? Ja, ich war in der letzten Zeit recht fruchtbar. Ist ja furchtbar. Ja. Können Sie es denn wenigstens auswendig? Nein, ich habe es hier inwendig. Ja, also ich beginne. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, der Radfahrer. Im Januar fährt er voller Lust mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Sehr schön. Im Februar fährt er voller Lust mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Im März fährt er voller Lust mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Im April fährt er natürlich auch, nicht? Woher wissen Sie das? Ja, und im Mai fährt er voller Lust mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Ja. Im Juni, Juli und August fährt er auch. Ja, und im September und Oktober fährt er auch, ja. Er fährt bis Weihnachten. Wir machen fröhliche Pfingsten. Ja, vielen Dank, ja. Bitteschön. Dieses Propos Pfingsten, wissen Sie, ich habe zu Pfingsten auf dem Jahrmarkt so eine Riesenschlange mal gesehen. Ja, haben Sie? Eine Riesenschlange war das, ja. Sie maß von Kopf bis Schwanz 17 Meter. Ja, und von Schwanz bis Kopf 23 Meter. Es kann doch nicht sein, dass sie vom Schwanz bis Kopf länger war als vom Kopf bis zum Dingster, Schwanz. Ja, warum denn nicht, Herr Dings? Geht doch nicht. Ich meine, von Ostern bis Weihnachten ist ja auch länger als von Weihnachten bis Ostern. Wir reden und reden und vergessen über allem unsere Sendung, nicht? Ja, wieso Sendung? Wir sind doch schon mittendrin, nicht? Die restlichen Minuten werden wir auch noch rumkriegen. Also ich schieß los, ne? Ja, wenn Sie so wollen, Sie pumpen Sie mir Ihr Ohr. Ja, bitte. Meine Schwester ging gestern Morgen um 7.80 Uhr mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Räder am Wagen angebracht und 2 Knaben männlichen Geschlechts waren in demselben enthalten. Es schien die Sonne. Sag mal, was soll denn das? Was ist denn? Was machen Sie denn? Sie wollten doch eben... Nein, meine Schwester ging gestern Morgen um 7.80 Uhr mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Räder am Wagen angebracht und 2 Knaben männlichen Geschlechts waren in demselben enthalten. Es schien die Sonne. Ja, das haben Sie doch eben schon mal erzählt. Ja, meine Schwester ging gestern Morgen um 7.80 Uhr mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Knaben am Wagen angebracht und 2 Räder männlichen Geschlechts waren in demselben enthalten. Es schien die Sonne und es hub. Hub. Hub. Hub. Hub. Hub. Hub. Ja, wer hubte denn? Es hub an zu regnen. Ja, und sie hatte dieser halb und dester wegen, hatte sie nasse Füße bekommen. Hier unten. Ja, wo sollte sie denn sonst nasse Füße kriegen? Naja, eben. Und siehe da, es wälzte sich ein Lumpen Klumpen Lehm. wälzte sich Mutter und Vater Seelen allein auf dem Damm. Der arme Lehm. Ja, sie hatte nämlich nasse Füße bekommen. Das haben Sie ja schon mal erzählt, dass sie nasse Füße bekommen hat, nicht? Ja, sie hatte ja auch zwei nasse Füße. Und morgen will ich zu ihr hin und sie besuchen. Sie hat Geburtstag. Sie wird 23 im Schatten. Ja, aber wenn sie nun Geburtstag hat, Herr Ehr, dann müssen Sie ihr doch irgendwas schenken, nicht? Ja, ja, das tue ich auch, ja. Sehen Sie hier. Was? Das wollen Sie ihr schenken? Ja. Ja. Das ist ein Gedicht? Ja, ein selbst eingemachtes. Und wann haben Sie das gedichtet? Heute Morgen. Ich habe das Bild meiner Schwester so vor mich hingestellt und habe es dann angedichtet. Ja. Und wie heißt das Gedicht? Die Kuh. Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh, eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu, ab und zu. Was ihr schmeckte, wieder kauze mit der Schnauze, dann verdauze und macht Mu. Träumend und das Maul bewegend schaut sie dämlich in die Gegend. Grad wie du, grad wie du. Gereimter Nonsens vom Altmeister der Comedy. Das war unverkennbar Heinz Erhardt. Und zu hören war eine echte Rundfunkrarität. Live aufgenommen in einem bunten Abend von Radio Bremen am 30. Januar 1948. Für den musikalischen Part war an diesem Abend das Radio Bremen Tanzorchester zuständig. Ein Ensemble, das allererste Kräfte in seinen Reihen hatte. Am Bass etwa Hansi Last, der als James Last eine Weltkarriere gemacht hat, oder am Klavier Cornelis op den Zieken, der spätere musikalische Leiter der Rudi Carrell-Shows. Und wie vorzüglich sich diese Truppe auf den Sound der Nachkriegsära verstand, hören Sie jetzt. Der Klang der frühen Jahre, das war das Radio Bremen Tanzorchester in einer Aufnahme aus dem Jahr 1948. Sie haben die Fundsachen im Nordwestradio eingeschaltet. Und die blenden heute zurück in die große Zeit des Kabaretts während der Nachkriegsjahre. Wenn von denen die Rede ist, darf ein Name nicht fehlen, der ganz oben rangiert in der deutschen Kleinkunst des 20. Jahrhunderts. Werner Fink, der Mann, der es in der Nazizeit wagte, einem Josef Goebbels satirisch Paroli zu bieten und dafür prompt ins KZ wanderte. Seitdem hatte er begreiflicherweise eine ganz besondere Abneigung gegen alle Spielarten staatlich verordneten Denkens. Nach 1945 verstand es keiner so wie er, seinen Landsleuten den kabarettistischen Narrenspiegel vorzuhalten. Etwa in Werner Finks berühmter Zeitrevue »Kritik der reinen Unvernunft«, die der Süddeutsche Rundfunk 1947 im Ton festgehalten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die heutige Zeit ist ja eigentlich gar keine Zeit, es ist schon eine Zeit, aber sie wird nicht so empfunden. Sie wird mehr als Probe, als Experimentiertitel empfunden. Und das Ganze hat sich ja ganz anders erst angelassen. Als der Zusammenbruch da war, merkte man, dass die Dinge wieder in Fluss gekommen waren. Alles, was ein Jahrzehnt lang und länger verstarrt und verkrampft war, war in Fluss gekommen. Also heute ist es unterdessen nicht mehr im Fluss, das ist schon im Eimer. Damals waren die Dinge aber noch locker und ich beschloss, Politiker zu werden. Die Stelle war frei. Ich gab mich auch bereits aus als Politiker. Ja, ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, was sind Sie, habe ich angegeben, also nicht als Politiker angegeben, ich habe angegeben, den Beruf Politiker. Ich habe gesagt, ich bin Politiker. Ich wurde dann gefragt, wieso ich, nicht wahr? Dann habe ich dann nur gesagt, wieso die anderen? Aber ich griff nicht zu. Ich habe nicht, wissen Sie, ich dachte, man muss die Dinge erstmal abwarten. Was tut sich überhaupt? Zwei Richtungen wurden sichtbar, die ja offiziell eingeführt waren. Also Import von außen gewissermaßen, die Entnazifizierung und die Entmilitarisierung. Die Entmilitarisierung ging verhältnismäßig schnell, was da auch einfach war, die rauszufinden alle, nicht wahr? Da wusste jeder, was der andere war, die haben sich ja dauernd gegrüßt, nicht? War einfach, der war General, war auch so angezogen. So. Aber bei den anderen, da wurde es eben doch sehr schwierig. Und ich weiß nicht, wenn wir nochmal auf die Welt kämen, ob man denn sowas nochmal so machen würde, so eine Art Entnazifizierung. Es steht mir da natürlich kein Urteil zu. Ich finde es wunderschön natürlich, wenn ich gefragt werde. Aber es ist so, das unangenehme Gefühl, dass man nicht mehr weiß, wer ist nun belastet und wer entlastet, wer ist Ankläger und wer ist nicht und so. Das kommt nicht raus und vielleicht ist es mal in ein paar Jahren so weit, dass man nun einen Schluss, auch da einen Schlussstrich macht. Ja, ich denke mir, die Krönung der Entnazifizierung, dass die Spruchkammern vielleicht selber dann noch entnazifiziert werden und dann... der Schluss, ja. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Aber es muss mal zu so einem Ende kommen. Und unsere innenpolitischen Dinge, die waren ja nun also ganz merkwürdig. Das drehte sich immer wieder und es ging mal dahin und mal dorthin. Die Wahlen waren das Einzige, was also erstmal festgehalten wurde, dass also wieder gewählt wurde. Parteien, nicht wahr? Erstmal die Gemeinderäte und dann die Stadträte, dann immer mehr die Kreise, dann Landtagsabgeordneten, die Wirtschaftsräte, die Bizonenräte, also diese ganzen Altersheime mussten ja erstmal zusammengestellt sein. Und auch das war noch kein Grund, nun mitzumachen. Die Minister wuchsen wieder heran. Ministersperre ist ja aufgehoben. Es kann jeder wieder Minister werden und wird es ja auch. Vor allen Dingen alte, erfahrene Leute, ja, alle, die wissen, wie es gemacht wird, wenn es schief geht. Ja. Sie haben auch hier meine Kritik gemerkt und die ist eigentlich auf der Seite der Unvernunft und gegen die Ratio, gegen die Vernunft und den Verstand. Diese Kräfte müssten wir in uns lebendig machen, jetzt das Närrische, das Tormäßige. Und ich denke da immer an die Worte des Mephisto, die er von dem geplagten Menschen sagt, zum Himmel herauf: Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Gegen diesen tierischen Ernst möchte ich gesprochen haben. Und vielleicht gelingt es mir, einmal diese Idee zu verwirklichen und viele um mich zu scharen. Dann werden Sie ja wieder von mir hören, nicht wahr? Rein buchmäßig ist alles in Ordnung, also Fragebogen, wie gesagt, alles tadellos. Und auch hier möchte ich mir nicht viel einbilden. Ja, ich könnte ja nur auch sagen, also ich kann, bitteschön, hierher zu mir. Das kann sich alles, die Fragebogen können wieder mal ganz anders geschrieben werden. Ja, das bin ich mir ganz klar darüber. Ja, ist doch zu denken, dass einmal eines Tages einer zu mir kommt auch und sagt, Sie sind auch so einer. Sie haben auch die Gunst der Westmächte genossen. Ich würde dann nur fragen, wieso, Genossen? Ich bin hineingepresst worden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich freue mich, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, wie ich Ihnen diesen Vortrag geschenkt haben möchte. Die Kritik der reinen Unvernunft, nicht von Immanuel Kant, sondern von Werner Finck, meisterlich vorgetragen in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks von 1947. Und über die Befindlichkeit der Deutschen in der sogenannten Stunde Null singt jetzt Ursula Herking ein Lied, und zwar das Marschlied 1945 von Erich Kästner. In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld, und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ich trag Schuhe ohne Sohlen, und der Rucksack ist mein Schrank. Meine Möbel haben die Polen und mein Geld die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Hin ist hin, was ich hab, ist allenfalls. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest auf dem Hals. Eine Großstadtpflanze bin ich, kein Rotenheller wert. Weder stolz noch hehr noch innig, sondern eher umgekehrt. Freilich als die Städte starben, als der Himmel sie erschlug, zwischen Sturm und Feuergarben, damals waren wir gut genug. Wenn die anderen leben müssten, wie es uns 8 Jahre geschah. Doch wir wollen uns nicht brüsten, dazu ist die Brust nicht da. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Hab kein Hut auf dem Kopf, ich hab nichts als. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest auf dem Hals. Ich trage Schuhe ohne Sohlen, durch die Hosen pfeift der Wind. Doch mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht nach Hause find. In den Fenstern, die im Finstern lagen, zwinkert wieder Licht. Freilich nicht in allen Häusern, nein, in allen wirklich nicht. 1000 Jahre sind vergangen, samt der Schnurrbart Majestät. Und nun heißt's von vorn anfangen, vorwärts marsch, sonst wird's zu spät. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vorwärts marsch von der Meme bis zur Pfalz. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Wir haben ja den Kopf, wir haben ja den Kopf noch fest auf dem Hals. Tabula rasa in der Stunde Null. Das war das Marschlied 1945 von Erich Kästner. Kästner war damals bereits ein Veteran des Kabaretts, wie sein großer bajuwarischer Kollege Karl Valentin. Ein Clown von höheren Weihen, über den Oskar Maria Graf schrieb, er war der stärkste Selbstdarsteller menschlicher Unzulänglichkeiten, den ich kenne. Und nichts stellte er dar als die Wahrheit. Und ein Meister des bizarren Humors war er bekanntlich außerdem. Der verging Karl Valentin auch 1946 nicht beim Bayerischen Rundfunk, als er mit seiner Partnerin Liesel Karlstadt über die aktuelle Lage der Zeit schwadronierte. Was sagen Sie eigentlich zur jetzigen Lage, Herr Valentin, zur Besetzung Deutschlands? Ja, da ist mir vieles noch nicht klar. Besonders das Wort besetzt. Wieso? Na, besetzt kommt vom Sitzen. Ich sitze, ich besitze, ich bin Besitz, ich bin im Besitz. Sitzen zum Beispiel zwei Freunde beisammen, plötzlich streiten sie mitsammen, jeder setzt sich woanders hin, so ist das eigentlich eine Auseinandersetzung. Als Freunde wurden Feinde. Aber nicht bloß Menschen und Tiere können sich setzen, sondern auch Schriften. Denn es gibt auch Schriftsetzereien. Ja, aber für das Wort besetzt könnte ich mir kein anderes Wort denken. Doch. Platz genommen. Man sagt doch bei einer Einladung auch zum Beispiel, bitte, nehmen Sie Platz. Ja, richtig, das geht im Zivilleben. Aber Deutschland hätte doch nicht zu den Alliierten sagen können, bitte, nehmen Sie Platz, machen Sie sich's bequem, tun Sie so, als ob Sie zu Hause wären. Ja, also das Wörtchen bitte wäre ja im letzteren Falle nicht notwendig gewesen, denn die Alliierten hätten auch ohne Bitte Platz genommen. Ja, das haben sie ja auch getan und haben dann Deutschland besetzt. Ja, und gerade über dieses Wort besetzt, da machen sich viele, so auch ich, Gedanken, wie so wie im Kleinen, im Großen, so im Kleinen. Sitzt zum Beispiel jemand in einem kleinen Raum und ein anderer, dem es pressiert, will auch schnell in den kleinen Raum hinein, so schreit der drinnen raus, besetzt. Der Herauswartende weiß nun, dass er so lange warten muss, bis der drinnen ist, den Raum wieder verlässt. Dann erst kann der andere hinein. Mit dem kleinen Raum meinen Sie natürlich... Ja, WC. In einem solch kleinen Raum dauert natürlich so eine Besetzung normal 5 bis 10 Minuten. Ist diese Zeit überschritten, wird der Wartende ungeduldig und schreit hinein. Wie lange bleibt denn der Raum noch besetzt? Würde der drinnen herausschreien, 10 bis 20 Jahre, so würde der Herauswartende hineinschreien, so lange kann ich nicht warten. Während Karl Valentin sich in München verquere Gedanken machte über das besetzte Deutschland, schuf in Berlin der Kollege Günther Neumann ein Funkkabarett für den RIAS, das unter dem Namen Die Insulaner Furore machte. Natürlich war das eine Anspielung auf die politische Insellage Westberlins zwischen den Machtblöcken. Das Sitzen zwischen allen Stühlen wurde dann auch zum Markenzeichen von Neumanns Truppe. Und die hat ihrem kabarettistischen Eigensinn gern auch musikalisch Ausdruck verliehen. Es liegt eine Insel im Roten Meer und die Insel heißt Berlin. Und die Brandung geht hoch und der Wind geht schwer und die dunklen Wolken ziehen. Hui! Hui! Hui! Der Osten ist nah und der Westen ist fern und manch Flugzeug dröhnt durch die Nacht. Und wacht man dann auf, haben verärgerte Herren sich was Neues ausgedacht. Hui! Hui! Wir wollen unter fremdes Joch nicht, trotz Drohungen und Atomen. Wir bleiben auf dem Teppich und noch nicht kriegen sie uns auf den Baum. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner liebt keine Tue nicht. Und brummt es nachts auch laut, die vier Motorien schwärmen. Das ist Musik für unser Ohr, wer redet vom Lärmen? Der Insulaner träumt lächelnd wunderschön, dass wieder Licht ist und alle Züge gehen. Der Insulaner hofft unbeirrt, dass seine Insel wieder schönes Festland wird. Ach, wär das schön. Eine Institution wie die Berliner Insulaner ist in Düsseldorf seit 1947 das Komödchen. Untrennbar verbindet sich dieser Name mit den Gründern Kai und Lore Lorenz, die in den folgenden Jahrzehnten deutsche Kabarettgeschichte geschrieben haben. Wie alles in Düsseldorf anfing in den mageren Nachkriegsjahren, das haben die beiden zum 40-jährigen Jubiläum des Komödchens 1987 meinem Kollegen Michael Lages erzählt. Das Düsseldorfer Komödchen, 40 Jahre alt, sie werden derzeit überall und kräftig geehrt. Wir wollen da nicht nachstehen. Das Kabarett Düsseldorfer Komödchen, wie haben Sie es geschafft, dass es so alt geworden ist? Ja. Muss der Kai sagen. Ja, wir haben nie unser Fähnchen nach dem Wind gerichtet. Also wir sind, jeder wusste, was ihm blüht, wenn er ins Komödchen kam. Wir sind nicht durch Skandale aufgefallen. Wir sind, also sagen wir das, Sie wissen, wie ich es meine, allzeit seriös gewesen. Sie sind zurückgekommen 1946, 47, teilweise aus dem Krieg, teilweise aus einem abgebrochenen bzw. durch Kriegsfolgen verhinderten Studium. Sind zurückgekommen in ein Land, das eigentlich entweder Aufbruchsstimmung hatte oder Resignation. Wie ich das sehe, und so habe ich das ganz deutlich in Erinnerung, es war vornehmlich Resignation. Unsere Generation, also wir damals 25-Jährigen, wir hatten doch nicht die Hoffnung, dass es nochmal sich lohnen würde. Und es war eigentlich viel davon die Rede, dass man auswandern müsse. Da ging es, also drüben in Amerika, wenn man aufgenommen würde, da ging es uns dann besser. Und wir haben also gegen den Stachel gelöckt und haben gesagt, also wir werden sagen, es lohnt sich durchaus, wieder anzufangen. Und wenn wir nicht anfangen, wer sollte denn hier wieder neu anfangen? Und nicht alle Deutschen waren Nazis und alle Deutschen waren schlecht. Und auf ein Neues, das war unsere Devise damals. Ich muss sagen, bei mir war eine kolossale Aufbruchstimmung. Ich habe von Resignation eigentlich nicht viel gespürt, bei mir. Es war der Verlust der Heimat, aber ich bin mir nicht als Heimatvertriebene vorgekommen, nie, weil ich ja eben einen Deutschen geheiratet hatte und deshalb hier war. Deshalb wäre Auswandern für mich eigentlich schon sehr schwer gewesen, also von einem anderen Land hierher und dann noch von einem Kontinent in einen anderen. Da hatte ich also doch lieber die Aufbruchstimmung. Sie haben angefangen auf 8 Quadratmetern Müll und Schutt in der Düsseldorfer Altstadt zum Preise für eine schwarzmarktverkaufte alte Kodak-Kamera. Ist das eine Atmosphäre gewesen, die sich lange hat halten lassen, Frau Lorenz? Sehr lange, ja. Sehr lange, aber es war wahnsinnig schwierig zu spielen auf diesem, es waren 8x8 Quadratkilometer und davon war es eine Meter. Ecke. Quadratmeter. Es war eine kleine Ecke abgeteilt und ich würde sagen, diese Atmosphäre, die hat sich eben sehr lange halten können, weil sie echt war. Wenn es regnete es eben runter in den Zuschauerraum und da hingen dann also umgekehrte Regenschirme und das war Atmosphäre und als Leuchter hatten wir von einer Glasfabrikation Glassplitter bekommen. Daraus machten wir ein Lüster. Also es war sehr echt und ich erinnere mich an ausländische Journalisten, die das also fantastisch fanden, neue Kultur unter Trümmern. Und wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, als eines Tages, als es dann soweit war und man uns die Trümmer wieder wegräumte. Kannst du dich erinnern, dass wir einen Ventilator an die Wand gemalt hatten? Und dann haben ein paar Leute gesagt, würden Sie so lieb sein und den Ventilator abstellen, es zieht. Das ist noch ganz genau. Ja. Das Wesentliche am Komödien, so wie es mir in der Erinnerung, in der Geschichte erscheint, ist, dass es sich von Anfang an immer bemüht hat um einen sehr speziellen Stil, um einen Stil, der mit Theater auch spielen kann, der eben nicht nur Thesen verkündet, sondern ja aus Ironie und aus gebauten, originellen Pointen sozusagen eine Art Gesinnung zustande bringt. Ja, ne, wir haben immer gefunden, dass also einfach nur so Politik ablassen von einer Rampe praktisch ein Leitartikel ist. Und in dem Moment, wo man auf einer Bühne steht, muss man es doch anders formulieren als in einer Zeitung. Was aber nichts daran ändert, Kai Lorenz, dass es im Grunde journalistisches Theater ist. Ne? Sie haben zu Anfang in den ersten Jahren mit einem Journalisten arbeiten müssen, der die Texte schrieb. Ja, nur also politisches Kabarett ist, so meinen Sie das wahrscheinlich, ist eine Art von Journalismus. Aber ich würde sagen, es ist schon etwas Eigenes. Also ich fühle mich mit dem Komödien also doch auch sehr dem, wie Sie es eben schon gesagt haben, Theater verwandt. Nicht die Hauptbühne des großen Theaters, aber sicherlich eine Nebenbühne. Das muss schon irgendwie geformt auf die Bühne kommen. Es genügt nicht zu sagen, wir machen jetzt, also du kommst von rechts, du kommst von links. Jedenfalls ist das haben Sie gemeint, wahrscheinlich das Spezifische des Komödiens. Die Geburt einer Kabarettlegende. Das waren Kai und Lore Lorenz im Gespräch mit Michael Lages über die Anfänge des Düsseldorfer Komödiens. Und jetzt hören wir die Grande Dame des deutschen Kabaretts noch einmal mit einer ihrer Glanznummern. Lore Lorenz und die Romanze vom Pulverfass. Atombombe, Wasserstoffbombe, Bakterienbombe auch schon überholt. Ist nichts Aufregendes in der Zeitung. Oh, da, aus dem Landkreis. Ein aus der Heil- und Pflegeanstalt in B, entwichener Geisteskranker, lief gestern splitternackt über die Hauptstraße und rief: Ich bin der Retter des Abendlandes. Naja, vielleicht ist es. Ja, wer denn sonst? Ich vielleicht? Oder Sie? Ja, ich finde, man soll nichts unversucht lassen. Save Europe now. Ach Gott, wieso eigentlich now? Wir haben doch Zeit. Und Nerven. Nerven haben wir. Wir sitzen auf dem Pulverfass, na ja, na schön. Wahrscheinlich ist das Pulver nass, drum scheint's nicht loszugehen. Wir warten, wenn's drauf ankommt, noch ein weiteres Jahrzehnt. Das ist zwar nicht bequem, jedoch man hat sich dran gewöhnt. Schumann-Plan hin, Panzerfaust her, man hat sich dran gewöhnt. Unsere Väter hatten Angst vor Pilzvergiftung, unsere Mütter fühlten sich vom Blitz bedroht, unsere Tanten machten eine fromme Stiftung, wenn ihr Lebenswandel dazu Anlass bot. Nun, die Furcht hat sich seit jener Zeit gewandelt. Einst private Schwäche wird sie heute schon auf dem Weltmarkt und in großem Stil gehandelt. Furcht gefällig? Ausverkauf in Depression? Tausche angeschmutzte Friedensillusionen gegen FF Angst vor Weltkrieg Römisch 3. Lieferung Freihaus, auch an Privatpersonen. Prima Alltagsängste liegen gratis bei. Doch wir danken höflich, schließen beide Augen. Nur wer sehen will, sieht, wie die Zündschnur glimmt. Ob gebrannte Kinder auch zum Löschen taugen, ob man da nicht besser Ungebrannte nimmt. Ah. Feind, der etwa meint. Wir wären schlappe Pazifisten, sei gewarnt, denn wenn auch getarnt sind wir ganz verwegene Christen. Darf man euren Kulturbestand beleidigen? Nein! Wollt ihr das Abendland verteidigen? Doch, doch. Wahrhaftig, wir sind ein Heldengeschlecht. Habe ich recht? Unsere Väter hatten's furchtbar mit der Ehre. Unsere Mütter wussten nicht, was ein Komplex ist. Unsere Tanten glaubten, dass es stillos wäre, wenn man auf der Promenade Leibniz-Kekse isst. Als der Krieg kam, fragten sie naiv, was knallt da? An Konflikte hat man damals nicht gedacht. Werden jene Herren von Potsdam und von Jalta auch so harmlos fragen, wenn es diesmal kracht? Wir sitzen auf dem Pulverfass, naja, na schön, wahrscheinlich ist das Pulver nass, drum scheint's nicht loszugehen. Wir warten, wenn's drauf ankommt, noch ein weiteres Jahrzehnt. Das ist zwar nicht bequem, jedoch man hat sich dran gewöhnt. Schumann-Plan hin, Hansefaust hin, man hat sich dran gewöhnt. Die Romanze vom Pulverfass, getextet von Martin Morlock und wunderbar interpretiert von der 1994 verstorbenen Lore Lorenz. Hier zu hören in einer Aufnahme des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1951. Sie hören die Fundsachen im Nordwestradio, heute mit einem kleinen Potpourri zum Thema Spaßvögel, die Comedians der frühen Jahre. Und ein Spaßvogel der ganz besonderen Art war ohne Zweifel auch dieser Herr. Kabarett zum Beispiel ist doch völlig überflüssig, weil es im Fortschritt aufgegangen ist. Wir machen doch ununterbrochen Kabarett überall. Das ist doch auch der Fortschritt gegenüber von 20 Jahren. Es fing ja in den 20er Jahren richtig an mit dem Kabarett. Und der Fortschritt heute, dass die Leute heute, wie soll ich sagen, einen selbstverständlichen Humor haben, der gar nicht mehr als solcher betrachtet wird. Das ist ja die Selbstverständlichkeit daran. Man redet schon schräg, ohne dass man es merkt. Alle Nachrichtensprecher, alle Fernsehansager reden mit dem Schlenker. Das kommt von den Kabarettisten. Wenn die sich das erlauben, die Kabarettisten, dann macht das auch Pfarrer Heinrich Alberts im Wort zum Sonntag mal einen kleinen kabarettistischen Schlenker, nicht? Und so hat sich das kulturell wie eine Seuche überall. Es gibt keinen mehr, der nicht zumindest sagt, ja, aber ein kritisches Wort wird doch gestattet sein. Das ist doch der Erfolg von Kabarett in Deutschland. Ein kritisches Wort wird doch gestattet sein. Er hat das Kabarett verkörpert wie kein zweiter. Wolfgang Neuss, der Mann mit der Pauke und dem losen Mundwerk. Der unübertroffene Kleinkunststar in den Zeiten des Wirtschaftswunders. Reichlich geübt dafür hatte der gelernte Schlachter Neuss freilich bereits unmittelbar nach dem Krieg. Und natürlich hat er auch daraus später eine zündende Kabarettnummer gemacht. Schlachteralmanach, das ist meins. Ich weiß nicht. Sie werden ja schon im Laufe des Abends bei der Behandlung von Fremdworten in meinem leicht epileptischen Unterkiefer bemerkt haben, dass ich da Schwierigkeiten zu überbrücken suche. Also Volksschüler, gelernter Metzger, ausgesprochenes Objekt für einen zweiten Bildungsweg. Ich habe dann am Kriege so eine Art Entwicklung durchgemacht. 1945, 1946, 1947, da war dann noch so Hausschlachtung am Ruck, ja. Weg da so von Ort zu Ort zog, die Leute an mein Wellfleisch knabberten, ich war ja schon immer vorher satt. Hab ich so ein bisschen an ihre Bücherborde rumgeschnüffelt, während hinten die Blutwurst kochte. Kamen am Kriege alle wieder raus, Kurt Tucholsky, Bert Brecht, Truppe 70, 71. Können auch jünger gewesen sein. Nageln Sie mich nicht auf Daten, da bin ich nicht firm. Auf jeden Fall wirkte sich der Genuss von Bruchstücke aus so eine Bücher auf meinen gewalttätigen Beruf verfeinert aus. Bekam Hummeln unter die Haube, nicht? Dann hörte ich auch diese Hausschlachtung auf, später auf dem Schlachthof, wenn ich so einen Ochsen vor den Kopf knallte, war ich schon mal Tucholsky dabei, weil sie geht. General! General, wag es nur nicht noch einmal. Kollegen haben sich totgelacht. Beim Hammelstechen hatte ich schon beinahe so eine Art von Ethik auch im Messer. Ja. Einfluss von Brecht, nicht? Natürlich. Jungfrau vom Schlachthof, da hatte ich ja auch schon mal meine Äugle. Ich hatte eine Unmenge Partisanen im Gebälk. Arbeiteten teilweise noch gegeneinander, aber... War was los? Einmal die Woche ging ich garantiert nach Hause und sagte, heute machst du dir kein Abendbrot, heute machst du dir Gedanken, so eine Dinger kam schon mal vor. In der bunt schillernden Welt des Kabaretts ist alles möglich. Und so wechseln auch wir jetzt ganz zwanglos von Wolfgang Neuss zu Heinz Erhardt und kommen damit wieder zum Ausgangspunkt der heutigen Fundsachen-Ausgabe zurück. Denn der Anlass für die kleine Retrospektive auf das Nachkriegskabarett ist ja der 25. Todestag von Heinz Erhardt. Uns allen unvergessen als erzkomödiantischer Nonsenspoet, der freilich auch eine ausgesprochen musikalische Ader hatte. Schließlich war er Sohn eines Kapellmeisters und professionell ausgebildeter Pianist. Und wenn Heinz Erhardt als sein eigener Klavierbegleiter in die Tasten griff, dann hörte sich das so an. Wie Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich mich an den Flügel gesetzt und schwelge in schönen Akkorden. Ich bin also quasi unter die Akkordarbeiter gegangen. Aber sehe ich ein Klavier, ich kann nichts dafür, ich muss spielen. Walzer oder Swing, der Nibelungenring ist mir gleich. Sehe ich den Kasten mit den schwarzen, weißen Tasten, ich muss ran. Und greife ich auch daneben, Gott, man greift so oft daneben, ob am Flügel, ob im Leben, sowas früher, so ist eben, denn man kann ja nichts dafür, dass man nichts kann. Und wenn es so schön warm ist, da lehnt man sich auch gern mal aus dem Fenster. Ich habe ein Fenster im Zimmer, das Fenster, das hatte ich schon immer, doch lohnte es nie, zum Fenster zu gehen, denn meine Aussicht, die ist gar nicht schön, nur eine Mietskaserne. Doch wie ich neulich ganz aus Versehen kam in die Nähe vom Fenster zu stehen, bemerkte ich plötzlich schräg vis-à-vis ein weibliches Wesen, so schön wie noch nie, nun guck ich furchtbar gerne. Wenn ich mich aus dem Fenster lehn, kann ich grad in ihr Fenster sehen. Doch so oft ich zum Fenster lauf, niemals guckt sie zu mir auf. Morgens, mittags guck ich hin, abends auch. Nein, abends hat's keinen Sinn. Denn wenn sie müde geht zur Ruhe, zieht sie die Gardine zu. Man tat mit dem größten Bemühen sehr viel, um mich gut zu erziehen. So weiß ich sehr wohl, dass sich das nicht schickt, wenn man in fremde Fenster blickt. Doch tu ich's ja bloß bei Tage. Bei Nacht, da träum ich in meinem Bett, dass sie mich gesehen und gerufen hätt. Und weiter träum ich, dass ich wie ein Gangster geklettert wär durch ihr offenes Fenster und ihr dies leise sage. Wenn ich mich ein wenig aus dem Fenster lehn, kann ich ganz vorzüglich in dein Fenster sehen. Doch so oft ich auch zu meinem Fenster lauf, niemals, niemals, niemals, niemals guckst du rauf. Morgens, mittags guck ich hin. Aber wenn es Abend wird, da hat es keinen Sinn. Denn da bist du müde und du gehst zur Ruhe und ziehst zu. Ich wieder. wenn ich mich ja gast ein wenig aus dem Fenster lehn, kann ich wirklich ganz vorzüglich in das Fenster sehen. Doch so oft ich auch zu meinem Fenster renn und lauf, niemals, niemals, niemals, niemals guckst du zu mir rauf. Morgens, mittags, immer guck ich hin, aber wenn es Abend wird, da hat es keinen Sinn, denn dann bist du hundemüde und du gehst zur Ruhe und siehst zu. Heinz Erhardt als Mann am Klavier. Für die Nachwelt im Ton festgehalten von Radio Bremen im Jahr 1950. Und bevor wir die heutige Fundsachenausgabe beenden, wendet sich der Meister nochmal höchst selbst an sein Publikum. Also, nachdem ich mich hier versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen. Und zwar die Bemerkung, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber es wandelt mich die Lust an, Ihnen recht herzlich dafür zu danken, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier oben vom Stapel zu lassen, den Abend über die Stirn haben. Ja, wir könnten es ja auch lassen, nicht? Aber lassen wir das. Lassen Sie uns den Abend genießen, Genossen. Nee, das stimmt nicht. Moment, das stimmt nicht. Genießen, Komma, genossen wir doch selten einen so schönen, so halt. Das musste zum Schluss einfach noch gesagt werden. Zum guten Ende der heutigen Fundsachen-Ausgabe. Und die stand im Zeichen von Heinz Erhardt und den Comedians der frühen Jahre. Am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen fürs restliche Wochenende Walter Weber. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr. Westerwelle ruft FDP zu eigenständigen Kurs auf. Bush trifft in Paris mit Chirac zusammen. Erneute Suche nach Lefke wieder ergebnislos. Das Wetter nachts meist klar, gegen morgen örtlich Nebel, Tiefstwerte um 10 Grad. FDP-Chef Westerwelle hat seine Partei bei den bevorstehenden Wahlen zu einem eigenständigen Kurs